ein Stuhl in der Halle. Schwester der Mutter, sag ohne mehr. Was hast du denn dort getan? Sag es mir. Ich hab gegessen und auch getrunken, ohne mehr. Was hast du gegessen dort? Sag es mir. Thank you.